tief hängen die Wolken über den lehmigen Äckern. Aus den Baumkronen am Horizont steigen Nebelschwaden. Der Regen hat aufgehört. Das rätselhafte hölzerne Bauwerk in den aufgeweichten Wiesen zieht wieder Besucher an. Spannend! Ein Graben, dann zwei Palisadenringe aus Baumstämmen. Das Holz ist schwarz vor Nässe. Schmale Durchgänge führen in einen weiten, beinahe kreisrunden Innenraum. Astronomie für den Ackerbau? Wozu die Kalenderbauten der Vorgeschichte dienten. Eine Sendung von Matthias Henjes. Goseck, eine rekonstruierte Kreisgrabenanlage aus der Steinzeit in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Naumburg. Bei den Kreisgrabenanlagen ist es sicherlich so, bei allen Kreisgrabenanlagen, dass die Palisaden dazu dienten, das Innere vor Blicken von außen zu schützen. Auf der anderen Seite wurde man eben noch stärker gezwungen, von innen nach außen in bestimmte Richtungen zu gucken. Ich konnte nicht überall was sehen, sondern nur durch die Unterbrechung oder nach oben. Die Anlage war oben offen, denn sie stellte eine Beziehung zum Himmel her, genauer zu den Himmelskörpern, erzählt der Archäologe Dr. Andreas Norte von der Universität Halle-Wittenberg, der erst die Ausgrabung und dann die Rekonstruktion betreut hat. Die Menschen haben das Bauwerk vor rund 6500 Jahren so konstruiert, dass zu bestimmten Terminen in den Unterbrechungen des Palisadenrings ein Himmelskörper erschien, die Sonne. Welche Termine das waren, haben Fachleute für Archäoastronomie, die Astronomie der Vorzeit, errechnet. Durch einen Durchgang konnten die Steinzeitleute am Tag der Wintersonnenwende sehen, wie die Sonne am südöstlichen Horizont aufging. Durch einen zweiten, wie sie am selben Tag im Südwesten unterging. Nach dem heutigen Kalender am 21. oder 22. Dezember. Dann, wenn die dunkle Jahreszeit zu Ende geht und die Tage allmählich wieder länger werden. Drei weitere Lücken liegen im Palisadenring weiter nördlich. Eine recht schmale, enge Unterbrechung von ungefähr 30, 40, 50 Zentimetern, auch im ursprünglichen archäologischen Befund. Da wird ein Termin anvisiert, Ende April. Eventuell in Verbindung zu stellen mit dem, was wir heute alles so mit Walpurgisnacht in Verbindung bringen. Das ist Anfang Mai, also die Nacht von April zum 1. Mai, Walpurgisnacht. Und wenn wir dann weiter nach Norden blicken, finden wir auf beiden Seiten, im Osten und im Westen, eine relativ breite Unterbrechung. Und wenn wir durch diese Lücken gucken, gucken wir im Prinzip auf die Auf- und Untergangspunkte der Sonne zur Sommersonnenwende. Nach der Sommersonnenwende, zwischen dem 20. und 22. Juni, werden die Tage wieder kürzer, die Sonne steigt nicht mehr so hoch über den Horizont. Die Sonnenwenden und die Walpurgisnacht, der Beginn des Wonnemonats Mai. Was mögen diese Ereignisse für die Bauern und Viehzüchter der Jungsteinzeit bedeutet haben? Seit längerem diskutieren Forscher, ob die frühen Bauern Himmelsereignisse in den Kreisgrabenanlagen beobachteten, um den richtigen Termin zum Säen oder Ernten zu erkennen. Andreas Norte ist anderer Ansicht. Die Leute, die hier in der unmittelbaren Siedlung nebenan gewohnt haben oder auch im Umfeld der Kreisgrabenanlage, die leben ihr Leben lang an dieser Stelle, sehen, wie die Natur sich verändert im Laufe des Jahres, sind viel sensibler, Veränderungen in der Natur wahrzunehmen. Und das auch mit entsprechenden Terminen, die für sie ökonomisch wichtig sind, zu verbinden. Also das Aufkommen von bestimmten Pflanzen, die Rückkehr von bestimmten Tieren, sind sicherere Hinweise darauf, dass es jetzt Zeit ist, mit der Aussaat oder mit der Bestellung zu beginnen, als zu gucken, wann die Sonne irgendwo aufgeht. Der Palisadenring in Goseck diente auch nicht zur Beobachtung der Gestirne, betont Norte. Die häufig benutzte Bezeichnung Observatorium sei falsch. Die Anlage enthielt keine Einrichtungen, um Sterne anzuvisieren und ihren Weg über den Himmel zu messen. Sie war fest auf den Sonnenauf- und Untergang an bestimmten Terminen im Jahr ausgerichtet. Terminen, denen die Steinzeitleute offensichtlich eine besondere Bedeutung zumaßen. Norte vermutet, dass sie in der Kreisgrabenanlage dann eine Art Lichtkult feierten. Dass es wahrscheinlich darum ging, die Sonne von außen hereinzulassen. Also es ging jetzt nicht darum, da durchzugucken und zu sagen, die Sonne geht jetzt zwischen den Toren auf, jetzt haben wir die Wintersonnenwende, sondern der Termin war im Vorfeld schon bekannt. Und die Sonne, das Licht, wurde im Prinzip mit der symbolischen Bedeutung, die wir nicht mehr genau rekonstruieren können, wurde dann hereingelassen und sollte das Ganze nochmal betonen, weil das eben ein Termin ist, der für die frühen bäuerlichen Gesellschaften meiner Meinung nach eine extrem hohe religiöse Bedeutung hatte. Das Schwinden und die Wiederkehr des Lichts strukturieren das Jahr. Das Licht beeinflusst das Entstehen und Vergehen des Lebens. Daher erschien es den Steinzeitleuten als übermenschliche, göttliche Macht. Die Anlage diente demnach als sakraler Ort. Der weite Raum im Palisadenring mit einem Durchmesser von rund 100 Metern bot sich an für religiöse Inszenierungen. Die klare Trennung von der Außenwelt und die besondere Akustik dürften sakralen Festen eine starke suggestive Wirkung verliehen haben. Vielleicht fand hier die Initiation junger Männer statt, ihre Aufnahme in die Gemeinschaft als vollwertige Mitglieder. Sicherlich wurden Opfer dargebracht, vermutlich auch Menschenopfer. Die Ausgräber fanden unter der Palisade eine Grube, die die Steinzeitleute offenbar mit einem Feuer rituell gereinigt und dann wieder verfüllt hatten. Mit dieser Wiederverfüllung sind auch Menschenknochen in die Grube gekommen, aber nicht als Abfall, sondern meiner Meinung nach bewusst ausgewählt. Es handelt sich nämlich um Reste von den unteren und oberen Extremitäten ausschließlich, die aber auch noch mit bestimmten Weichteilen verbunden waren. Also der Oberarm war noch verbunden mit dem Unterarm und der Unterschenkel auch mit dem Oberschenkel. Wurden die Menschen in religiösen Zeremonien getötet? Brachte man höheren Mächten damit vielleicht ein Bauopfer dar, wie es in vielen Kulturen üblich war, damit eine Baumaßnahme glücklich verlief? Eine Antwort hat Norte bisher nicht, aber seine Kollegen haben an anderen Orten ähnliche Funde gemacht. Nur in Goseck haben Archäologen bisher eine Kreisgrabenanlage rekonstruiert, genau nach den Ergebnissen der Ausgrabung. Die Bauwerke waren in der Steinzeit weit verbreitet, vor allem in Südosteuropa. Ob alle zur Beobachtung von Himmelsereignissen dienten, kann immer nur die genaue Erforschung klären. In Sachsen-Anhalt suchen Wissenschaftler seit dem sensationellen Fund der Himmelsscheibe bei Nebra intensiv nach solchen Bauten und werden auch fündig. In anderen Bundesländern liegen die unverwechselbaren Kreisstrukturen vermutlich noch unentdeckt in den Äckern. Im jüngsten Projekt des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt haben Archäologen eine Kreisgrabenanlage beim Ort Pömmelte an der Elbe südlich von Magdeburg untersucht. Sie ist gut 2000 Jahre jünger als Goseck, stammt also aus der Bronzezeit, als die Menschen in Mitteleuropa gelernt hatten, einige Metalle zu verarbeiten. Etwa von 2300 bis 2050 vor Christus wurde sie genutzt, in derselben Zeit wie die berühmten Steinkreise von Stonehenge in England. André Spazier hat die Ausgrabung im Sommer abgeschlossen. Im Archäologischen Landesamt in Halle bereitet er jetzt am Computer die Rekonstruktion der Gräben und Palisaden vor. Wir rekonstruieren das, um das auch den Menschen zugänglich zu machen. Jeder kennt Stonehenge. Stonehenge ist quasi ein Markenname, der auch sofort auf alles, was ähnlich ist, aufgedrückt wird, damit assoziiert wird. Was man aber eben nicht kennt, und da müssen wir selbst als Archäologen sagen, das kannten wir bis vor wenigen Jahren auch noch nicht, dass es eben so eine Anlagen auch auf dem europäischen Festland gegeben hat, zu eben jener Zeit. Stonehenge war vor allem ein Ort des Sonnenkults. Die beiden Steinkreise sind so arrangiert worden, dass ein außerhalb stehender Steinblock den Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende markierte und ein Sichtfenster im Kreis den Sonnenuntergang zur Wintersonnenwende. An der Elbe haben die Menschen im 3. Jahrtausend vor Christus nur mit Holz und Erde gebaut. Öffnungen im Palisadenring und Übergänge über die Gräben bildeten Achsen, durch die man aus der Kreismitte Sonnenauf- und Untergänge sehen konnte. Die eine weist nach Ost-Südosten, die andere nach West-Nordwesten. Das sind die beiden Hauptzugangsachsen. Also vor allen Dingen die, die nach Ost-Südosten weist, ist also architektonisch in allen Ringen, die aufeinander folgen, so gestaltet, dass diese Eingangssituationen visuell sehr auffallen. Dass man also davon ausgehen kann, dass die Hauptprozessionsachse von Ost-Südosten in die Anlage hinein erfolgte. Ähnlich wie sein Kollege in Goseck sieht Spazier die Anlage als Heiligtum an. An den Tagen, an denen die Sonne in der Richtung der Achse auf- oder unterging, zogen die Menschen vermutlich in einer Prozession in den Ringbau hinein oder aus dem Kreis heraus, der Sonne entgegen. Welche Termine das gewesen sein könnten, hat Wolfhard Schlosser ermittelt, emeritierter Professor für Astronomie an der Universität Bochum, der als Spezialist für die Sternenkunde der Vorzeit gilt. Er vermutet, dass die Achsen etwa auf den Anfang der heutigen Monate Februar, Mai, August und November ausgerichtet waren. Vielleicht markierten diese Termine den Wechsel der Jahreszeiten. Für eine bäuerliche Gemeinschaft, deren Überleben von Sonne, Regen und Wind abhing, wichtige Anlässe zu rituellen Feiern. Was dabei geschah, lassen die Opfergruben ahnen, die André Spazier auf dem Monitor zeigt. Wir haben hier, das ist eine Besonderheit der Anlage, schachtartige Gruben. Diese Gruben dienten der Niederlegung von offensichtlich rituell genutzten Gegenständen. Dazu gehören auch mögliche Menschenopfer oder sagen wir eher offensichtlich rituelle Tötungen von Frauen und Kindern. Die Forscher fanden Schädel von Kindern, Jugendlichen und zwei Frauen. Außerdem Steine zum Mahlen von Korn, Scherben von Tongefäßen und Tierknochen. Solche Deponierungen sind aus vielen Kulturen bekannt, bisher aber nicht aus der frühen Bronzezeit. Die Anlage diente wohl auch als Ort der Totenverehrung. Im Osten des Ringbaus kamen Gräber zutage, in denen ausschließlich junge Männer bestattet waren. Waren sie Priester? Sind sie ebenfalls geopfert worden? Spazier will naturwissenschaftliche Untersuchungen der erhaltenen Knochen und Zähne machen lassen, um zu ermitteln, ob die Toten miteinander verwandt waren und woher sie stammten. Er vermutet, dass sie Fremde gewesen sein könnten, die in die Region eingewandert waren. Das Besondere ist auch hier in dem Fall noch, wir haben im Fundmaterial Einflüsse verschiedener Kulturen, die es zu der Zeit gab, und zwar genau dieser Übergang von den neolithischen zu den bronzezeitlichen Kulturen. Mit dem Übergang von der Steinzeit zur Metallverarbeitung erfassen die Wissenschaftler in der Kreisgrabenanlage von Pömmelte eine Epochenwende. Damit gewinnt das Bauwerk eine Bedeutung, die weit über die relativ einfache astronomische Nutzung hinausreicht. Doch die Menschen der Vorzeit in Mitteleuropa hatten manchmal ein recht komplexes Wissen über den Lauf der Gestirne. Das zeigt ein archäologischer Fund, der bisher einzigartig ist, die Himmelsscheibe von Nebra. Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle residiert in einem sandgestrahlten, schön renovierten Trutzbau aus wilhelminischer Zeit. Um ein weites, lichtdurchflutetes Treppenhaus sind Ausstellungssäle mit Funden von der Altsteinzeit bis zur Bronzezeit gruppiert. Im Erdgeschoss ist es unruhig. Dort wird eine neue Sonderausstellung aufgebaut. In dem Saal im zweiten Stock jedoch, wo der herausragende Schatz des Hauses zu sehen ist, herrscht Stille und Dunkelheit. Wir haben ihm einen ganzen Raum gewidmet, in dem wir das Original zeigen in Verbindung mit den begleitenden Funden. Der Raum ist inszeniert dunkel mit einem Sternenhimmel, sodass auch hier ein Bezug Archäologie und Astronomie, Archäoastronomie gegeben ist. Dr. Bernd Zich, Experte für Vor- und Frühgeschichte, steht vor der zentralen Vitrine. Im Licht der Halogenspots glänzt die tellergroße, grün korrodierte Bronzescheibe mit dem Abbild des Nachthimmels. In Gold ist der Vollmond zu sehen, daneben eine Mondsichel und 32 goldene Sterne. Das erkennt jedes Kind. Dass auch eine Himmelsbarke darauf ist, Symbol für die Reise der Sonne über den Himmel, müssen schon Fachkenner erläutern. Der Goldbogen am rechten Rand, zu dem es ursprünglich ein Gegenstück auf der anderen Seite gab, lässt sich nur mit Hilfe der Astronomie erklären. Und den Zusammenhang zwischen all den Abbildern begreift nur, wer Genaues über den Lauf der Gestirne und die Sternenkunde in früheren Kulturen weiß. Die Scheibe spiegelt also verschiedene Wissensniveaus. Ein Hinweis darauf, dass sie mehrfach verändert und jeweils unterschiedlich genutzt wurde. Das bestätigen Untersuchungen der Archäologen. Wann das spektakuläre Stück entstand, wissen sie allerdings nicht genau. Menschen der Bronzezeit haben es wohl irgendwann im 2. Jahrtausend vor Christus geschmiedet. Die fünf verschiedenen Nutzungsphasen erläutern die Wissenschaftler auf großen Schautafeln im Nachbarraum. Nun, die erste Phase ist eigentlich, wenn man so möchte, das einfachste Bild. Diverse Applikationen fehlen noch. Wir sehen aber einen großen Goldkreis, wir sehen 32 kleine Goldkreise, eine Sichel, wohl die Mondsichel. Und innerhalb der 32 kleineren Goldpunkte haben wir offenbar eine Formation aus 7 Goldpunkten, die ein Gebilde darstellt. Wir gehen von einem Sternenbild aus. Nämlich dem Siebengestirn, den Plejaden. Bernd Zich und seine Kollegen im Landesmuseum Halle meinen, vielleicht stellt die älteste Form der Himmelsscheibe eine sehr detaillierte astronomische Information dar. Wann man zusätzliche Schalttage in den Kalender einschieben muss, um das Sonnenjahr und das Mondjahr in Übereinstimmung zu bringen. Dass sich die Menschen an der Sonne orientierten, um die Zeit zu strukturieren, belegen die Kreisgrabenanlagen. Doch sie haben sicher auch den Mond dafür herangezogen, denn der Mond verändert sich ja Nacht für Nacht und liefert dadurch viel präzisere Zeitangaben. Das Mondjahr ist allerdings kürzer als das Sonnenjahr und die Differenz muss man irgendwann ausgleichen. Dieses Wissen wurde möglicherweise auf der Himmelsscheibe festgehalten. Wenn die Plejaden so zum 4 Tage alten Mond stehen, was alle 3 Jahre vorkommt, dann ist man im Jahreszyklus Mond-Sonnenjahr im Ungleichgewicht, dann muss man schalten. Babylonische Gelehrte haben diese Schaltregel rund 1000 Jahre später im Zweistromland schriftlich festgehalten. Aber zeigt die Himmelsscheibe exakt einen 4 Tage alten Mond? Gibt sie tatsächlich so präzise astronomische Informationen wieder? Die Archäoastronomen liegen darüber im Streit. Einer vermutet zum Beispiel, der zunehmende Sichelmond neben dem Siebengestirn signalisiere den Frühlingsanfang, wie in sehr alten arabischen Mondkalendern. Ein anderer erkennt auf der Scheibe die hellsten Sterne aus mesopotamischen Listen, die das jahreszeitliche Datum anzeigten. Aber alle Interpretationen leiden unter einem Problem. Ohne zusätzliche Informationen lässt sich die früheste Nutzung der Scheibe nicht zuverlässig bestimmen. Alles astronomische Wissen, das schriftlich überliefert worden ist, stammt jedoch aus viel jüngerer Zeit als die Himmelsscheibe. Weitgehend unstrittig ist die Deutung der zweiten Nutzungsphase, die Museumsbesucher auf der nächsten Schautafel nachvollziehen können. Man befestigte die beiden Goldbögen an gegenüberliegenden Rändern der Scheibe. Sie zeigen die Strecke, um die sich die Auf- und Untergangsorte der Sonne im Laufe des Jahres verschieben. Die Sonne geht nämlich nie genau im Osten auf. Im Winter erscheint sie am südöstlichen Horizont, dann wandert der Aufgangsort allmählich Richtung Nordosten. Um den 21. Juni erreicht sie den äußersten Punkt. Das ist der Tag der Sommersonnenwende. Danach pendelt der Aufgangspunkt wieder zurück Richtung Südosten, bis er um den 21. Dezember, zur Wintersonnenwende, am anderen Extrempunkt ankommt. Entsprechend ändert sich auch am westlichen Horizont der Ort, an dem die Sonne untergeht. Wie groß der Abstand zwischen den Wendepunkten genau ist, hängt von der geografischen Breite ab, an der man den Tagesanbruch beobachtet. Archäoastronomen haben daher die Länge der beiden Goldbögen auf der Himmelsscheibe gemessen und danach ermittelt, dass der Beobachter, der sie herstellen ließ, im östlichen Vorland des Harzes gelebt haben muss. In der dritten Nutzungsphase büßte die Scheibe ihre konkrete astronomische Aussagekraft ein. Am unteren Rand wurde zwischen die goldenen Sternpunkte ein dünner Bogen mit steil aufwärts stehenden Enden eingefügt. Eine Himmelsbarke, meinen die Forscher. Die Barke deuten wir aufgrund von diversen Vergleichen als ein Wasserfahrzeug, was nun auf dem Himmelsozean wohl sich bewegt, um im Tagesablauf, im Tagesverlauf nun wohl zu transportieren, was wahrscheinlich die Sonne. In Phase 4 wurde die Scheibe dann auf ein Brett genagelt oder auf ein Tuch aufgenäht. Man sieht es an den Löchern, die sich um den gesamten Rand ziehen. Vielleicht trug man sie vor einem Herrscher her, ein Emblem der Macht, ohne spezifische Aussage. Am Ende haben sich die Menschen schließlich von allem, was die Scheibe symbolisierte, verabschiedet. Demonstrativ entfernten sie einen Horizontbogen, um sie unbrauchbar zu machen, und vergruben sie auf dem Mittelberg bei Nebra. Interessant ist nun aber eigentlich das Datum dabei. Wir haben sehr schnell herausgefunden, dass wir mit dem Niederlegungsdatum so um 1600 eigentlich an einer ganz wichtigen Kulturscheide sind. Das ist eigentlich die Grenze zwischen Früh- und Mittelbronzezeit. Und das sind nun wiederum zwei völlig ungleiche Nachbarn. Man könnte sagen, in der frühen Bronzezeit boomt die Region. In einem weiten Bogen rund um den Ostharz stehen auf den fruchtbaren Lössböden die Siedlungen der Aunjetitzer Kultur. Der Handel mit Salz aus der Region, dem gefragten Konservierungsmittel und mit Kupferprodukten macht die Eliten wohlhabend. Archäologen haben viele Gräber mit reichen Beigaben gefunden, sogar 8 Meter hohe Grabhügel mit Steinkern und Holzeinbauten, die sie als Bestattungen von Fürsten ansehen. Einer dieser Fürsten könnte die Himmelsscheibe besessen haben. Um 1600 vor Christus müssen Ereignisse, die niemand kennt, den Untergang der wohlhabenden Aunjetitzer Kultur bewirkt haben. Eine so grundlegende Veränderung beginnt, dass man von einer neuen Epoche spricht. In der mittleren Bronzezeit verarmt die Region. Repräsentative Grabhügel, reiche Beigaben gibt es nicht mehr. Die Art der Bestattung verändert sich. Offensichtlich setzte sich in dieser Zeit eine neue Religion durch. Die ehemalige Heilserwartung greift nicht mehr, ist aufgegeben worden aus Gründen, die wir noch nicht verstehen. Dadurch könnte die Himmelsscheibe ihre letzte symbolische Bedeutung verloren haben. Sie charakterisiert demnach die wohlhabende frühe Bronzezeit in Ostdeutschland. Wer in jener Epoche über solche astronomischen Kenntnisse verfügte, dass er die Scheibe herstellen lassen konnte, ist offen. Vielleicht war sie auch gar nichts Besonderes. Menschen hatten ja schon seit Jahrtausenden den Weg der Gestirne beobachtet. Nicht auszuschließen, überlegt Bernd Zich, dass es mehrere Himmelsscheiben gab und zufällig nur eine bis heute erhalten blieb. Fast zur selben Zeit, um 1800 vor Christus, begannen babylonische Gelehrte im fernen Zweistromland ein außergewöhnliches Projekt. Sie zeichneten den Lauf der Gestirne am Nachthimmel auf und hielten dabei systematisch Ort, Zeit und Hilfsmittel ihrer Beobachtungen fest. So konnten immer neue Forschergenerationen das Projekt bis zum Jahr 60 vor Christus fortführen und eine einzigartige Sammlung astronomischer Daten aufbauen. Die Babylonier gaben auf dieser Basis Wetterprognosen ab und sagten Himmelserscheinungen vorher. Rein mathematisch, ohne Kenntnisse über das Sonnensystem, erzählt Bruno Deiß, Professor für Astrophysik an der Universität Frankfurt. Einfach nur mit mathematischen Beschreibungen haben die festgestellt, es gibt Rhythmen und waren dadurch in der Lage, tatsächlich die Mondfinsternissen und auch mögliche Sonnenfinsternisse sogar recht exakt vorherzusagen. Auch die Kelten, etwa ab 800 vor Christus die erste eigenständige Kultur nördlich der Alpen, betrieben anspruchsvolle astronomische Beobachtungen. Der Physiker Deiß hat zusammen mit dem Mainzer Archäologen Allard Mees die Gräben und Pfostenlöcher am Glauberg bei Frankfurt untersucht, rund um den Grabhügel, in dem die berühmte Statue des Keltenfürsten gefunden wurde. Eine deutliche Struktur, die man entdeckt hat, ist einfach eine Prozessionsstraße. So wurde das genannt, eine 300 Meter lange Struktur, zwei tiefe Gräben ziehen sich da den Hügel hinab. Und wenn man jetzt guckt, nach welcher Richtung die eigentlich orientiert ist, dann stellt man fest, diese Richtung deckt sich sehr genau mit der großen Mondwende im 4., 5. Jahrhundert vor Christus. Die große Mondwende tritt allerdings nur alle 18,61 Jahre auf. Auch ohne Schriftzeichen besaßen die Kelten offenkundig Möglichkeiten, astronomische Beobachtungen langfristig festzuhalten. Vermutlich machten sie es so, wie Cäsar überliefert hat. Ihre Gelehrten, die Druiden, lernten alles auswendig. Welche Bedeutung maßen sie der Mondwende zu? Astronomisch bezeichnet sie ein ähnliches Phänomen wie die Sonnenwende. Auch der Mondaufgang findet nicht exakt im Osten statt. Der Aufgangsort wandert von Südosten nach Nordosten über den Horizont. Die Strecke, um die er sich verschiebt, ändert sich von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr. Etwa 9 Jahre lang wächst diese Pendelweite langsam an, wird immer größer, erreicht die beiden Extremwerte der Sonne, überschreitet sie sogar noch, die Pendelweite wird noch größer in jedem Monat und erreicht irgendwann ihre maximale Pendelweite. Das nennen wir dann ein Wendejahr, ein Mondwendejahr. Die große Mondwende wäre in diesem Jahr erreicht und wird dann in darauffolgenden Jahren wieder kleiner und erreicht dann irgendwann nach 9 Jahren ungefähr ihren kleinsten Pendelwert, wir würden das dann die kleine Mondwende nennen, um dann wieder den Zyklus zu beginnen. Nach 2x9 Jahren, genau gerechnet eben 18,61 Jahren, folgt die nächste große Mondwende. Dann hat der Mond wieder die Aufgangspunkte erreicht, die am weitesten auseinanderliegen. Da sie weiter voneinander entfernt sind als die der Sonne, lag für keltische Beobachter der Schluss nahe, dass der Mond mehr Kraft haben könnte als die Sonne. Also verehrten sie den Mond im Moment seiner größten Stärke, mit religiösen Feiern anlässlich der großen Mondwenden, nicht nur am Glauberg. Der Mondkult muss im keltischen Glauben eine zentrale Rolle gespielt haben. Mindestens von 4500 vor Christus bis 500 vor der Zeitenwende, von der Steinzeit bis zur Eisenzeit, haben Menschen in Mitteleuropa immer wieder große Bauwerke nach dem Gang der Gestirne ausgerichtet, vor allem nach dem Aufgang von Sonne und Mond. Wie weit sich der Aufgangsort der Sonne oder des Mondes am Horizont nach rechts oder links verschiebt, kann man aber schon messen, indem man im Garten zwei Stangen in die Erde steckt. Warum also die aufwendigen Bauten? Der Physiker Bruno Deiß hat darüber intensiv mit Archäologen debattiert. Diese Anlagen sind mit Sicherheit nicht dazu da gewesen, um Ernte oder sowas festzulegen, Erntezeitpunkte oder Saatzeitpunkte, denn dazu bedarf es einfach einer solchen Anlage nicht. Die naheliegende Interpretation meines Erachtens nach ist, dass das alles sakrale Anlagen sind, die dazu geeignet sind, um eine Verbindung der Gesellschaft mit dem Kosmos herzustellen, um es mal ganz abstrakt zu formulieren. Aber der Himmel ist ja, die himmlischen Objekte sind ja die einzigen Naturphänomene, die einfach so feststellbar sind, die absolut regelmäßig sind, im Unterschied zu allem irdischen Geschehen. Insofern gibt es ja eine Zweiteilung der Welt durch einfache Naturbeobachtung, quasi hier unten und da oben. Und die Regelhaftigkeit der himmlischen Phänomene, der himmlischen Objekte spricht ja geradezu für ihren göttlichen Charakter. Auf der Erde vergehen die Jahreszeiten und die Jahre. Menschen werden geboren, altern und sterben, doch das Siebengestirn oder die Sonnen- und Mondwenden kehren regelmäßig wieder. Also suchen Menschen Kontakt zu den Mächten, die Regelmäßigkeit versprechen, meint Dice, indem sie auf der Erde an den großen Ereignissen des Himmels teilnehmen. Durch Sonnenwendfeiern oder Prozessionen zur Mondwende soll die Gemeinschaft an der kosmischen Beständigkeit teilhaben und ihren Fortbestand über das Leben des Einzelnen hinaus sichern. Auch heute ist es nicht ungewöhnlich, dass himmlische Phänomene das gesellschaftliche Leben strukturieren. Das Einhalten von Festtagen ist ja immer ein ganz wichtiges Phänomen in allen Kulturen. Und die Festtage werden, die religiösen, werden ja durch himmlische Phänomene festgelegt. Die Osterregel ist ja auch bei uns noch eine astronomische Angelegenheit. Bei den Muslimen natürlich, der Ramadan, das hat was mit dem Mond zu tun. Auch das Weihnachtsfest geht auf einen Lichtkult zur Wintersonnenwende zurück. Im Christentum wurde er zur Erleuchtung der Welt durch die Geburt Jesu umgedeutet. Steinzeitliche Kreisbauten wie in Goseck und keltische Grabenstrukturen wie am Glauberg öffnen ein Fenster in die Glaubenswelt vergangener Kulturen, die ihre Mythen und Riten nicht niedergeschrieben haben. Wie sie die Gottheiten am Sternenhimmel nannten, welche Feiern sie abhielten und wie blutig sie waren, solche Details bleiben rätselhaft. Aber Archäologen finden meist nur Spuren der materiellen Kultur, Tontöpfe, Waffen, Hausgrundrisse. Durch die Erforschung und Interpretation astronomischer Bezüge gewinnen Kulturen der Vorzeit eine geistige Dimension hinzu, die ansonsten weitgehend unzugänglich bleibt.